Das ist Van Damme Lionheart. Ich hol mir deinen Arsch, ficke deine Mutter und das ist kein Grund zu weinen, Klaas. Ich rotze Gregor Gysi auf die Glatze und ficke Dieter nur diesen Riesenhaufen Kacke. Barbecue ist over und ich ficke deutschen Hip-Hop. Drive-by auf den Totentreff bei Rap am Mittwoch. Deine arbeitslosen Kumpels singen Nazi-Chöre im Gefängnis. Ist Prinz Markus nicht mehr so ein Party-Löwe, yeah. Ich bin erst guter Junge, CEO. Wenn ich komme, sucht dein Vater seine Libido. Ich lasse dich vor meinem Haifisch vernaschen. Deine Mutter lässt sich in der Kneipe begrapschen. Berlin City, hier hat Flizzy nichts zu sagen. Du weißt, wovon ich rede, es gibt Tritte in den Magen. Deine schwulen Freunde sehen alle aus wie Techno-Junks. Komm, ich piss dir ins Gesicht, dann hast du deinen Sektempfang. Yeah, Carlo Koks 3, meine Trilogie. Schau mir zu, wie ich die Szene ficke, POV. Alle Spassen so wie Big Bang Theory. Ich frage deine Mutter, ob sie weiß, wie viel ein Kilo wiegt. Yeah, Carlo Koks 3, meine Trilogie. Schau mir zu, wie ich die Szene ficke, POV. Alle Spassen so wie Big Bang Theory. Ich frage deine Mutter, ob sie weiß, wie viel ein Kilo wiegt. King Bushido und die Scheiße hier ist amtlich. Deine Mutter sitzt mit einem Weizenbier am Stammtisch. Ich zertrampe deinem Bruder seine Lego-Burg. Schneid dir bitte endlich mal die Haare, jetzt du Fehlgeburt. Das ist Gangster-Rap, ich baue den Beat auf Yayo. CCN, Sonny macht die Knete so wie Play-Doh. Und ich hab immer noch den Rhythm of the Night. Dein fetter Vater hat die Hängetitten wie ein Schwein hier. Ich bin am Ticken wie die Breitling und die Glashütte. Streifen Polizisten, läuft das Wasser aus der Arschritze. Mr. Sonny Black, der Punisher ist back. Ich komm auf deine Fire, happy Hanukkah, du Keg, yeah. Es gibt nichts zu regeln, halt die Füße still. Und die Fresse deiner Freundin ist doch schlimmer als ein Psychofilm. Deine Mutter macht auf mir ne Karussellfahrt. Und die Schwabbeltitten wackeln wie bei Manuel Char. Yeah, Carlo Koks 3, meine Trilogie. Schau mir zu, wie ich die Szene ficke, POV. Alle Spassen so wie Big Bang Theory. Ich frage deine Mutter, ob sie weiß, wie viel ein Kilo wiegt. Yeah, Carlo Koks 3, meine Trilogie. Schau mir zu, wie ich die Szene ficke, POV. Alle Spassen so wie Big Bang Theory. Ich frage deine Mutter, ob sie weiß, wie viel ein Kilo wiegt.